bin wie Adam, ein Feigenblatt bedeckt mein Gemächt. Ich komme angeflogen, hacke in dein Loch wie ein Specht. Beim Duschen nach dem Sport war ich früher immer der King. Ich wach 8 Uhr morgens auf, stolper über mein Ding. Mach mich untenrum frei, du fängst an zu stammeln. Willst nicht mehr rammeln, battles, roll ihn wieder zusammen. Wie ein Feuerwehrschlauch, sag deinem Mann, es ist ein Neuer im Haus. Hypnotisiert, weil du meine baumelnden Eier anschaust. Wir spielen Frauenmusik, Luther Vandross. Ich bumse dich so lang, bis deine Mutter anklopft. Spende dir ein Profik, übergieße dich mit Honig. Bin geblendet, denn deine Arschbacken glänzen im Mondlicht. Das ist ein Blind Date, ich steck ihn in eine Unbekannte. Sie reibt mein Rohr, als wär's eine Wunderlampe. Du bist ein Liebeslied. Du kriegst mein Riesenglied. Riesenglied. Ein Glied wie vom Schmied. Wie vom Schmied. Also halt hin. Ich pass nur halb drin. Die Tür auf, ich will dir auf den Arsch glotzen. Ich hab dicke Eier, du hast Herzklopfen. Ich bin nicht mal Fame, doch du jetzt schon eine Groupie. Und ich hab gesagt, du hältst die Fresse, wenn ich Fußball gucke. Du siehst zum Anbeißen aus, leg die Thunderdome auf. Ficken im Takt, schlagen, anscheißen auch. 3 Gramm im Kopf, 10 Liter im Sack. Ich geb den Kammschatten, du denkst, du kriegst einen Ziegelstein ab. Mein Schwanz ist so lang, ich fühl ne Fernbeziehung. Scheiß auf Keuschheitsgürtel, du brauchst eine Zentralverriegelung, Bitch. Ja, ich weiß, wie man sich zärtlich liebt. Ich bin romantisch, hier, ich fick dich, bis du sterbst. Siehst. Triff mich mit deiner Tochter nachts im Wald. Ich bin als Baum verkleidet, sie hat meinen Ast im Hals. Lass das Süßchen ruhig an, denn er passt sowieso nicht. Ich fliege weg und ficke in das Loch der Ozonschicht. Du bist ein Liebeslied. Du kriegst mein Riesenglied. Riesenglied. Ein Glied wie vom Schmied. Wie vom Schmied. Also halt hin. Ich pass nur halb hin. Ich bind mir nicht die Schuhe zu, ich will unter deinen Rock gucken. Du willst ein Ghetto-Image, ich mach dich zur Blocknote. Du bist so feucht, in dir trainiert dein Schwimmverein. Ich seh dich an und ich will mir einen Fünfer leihen. Lass die Schamlappen flattern, wenn ich im Raum bin. Das ist der tiefe Shit, bis beide Hoden braun sind. Ich steh vor der Wahl, du oder die rechte Hand. Wir spielen Woodstock und ich fick dich auf dem Splash im Schlamm. Scheiß mal auf Hartz IV, ich brauch ein Blowjob. Lass mir nen Style für'n 20 noch in dein Po-Loch. Stille Wasser sind tief, lass es mich austesten. Bis ich mein Schwanz und meine Faust und deinen Bauch treffen. Du bist so devot, ich scheiß auf den Hund. Ich will dich nackt auf allen Vieren mit ner Zeitung im Mund. Ruf den Klempner, Baby, ich hab deinen Arsch verstopft. Ich flieg ins Weltall und ficke in ein schwarzes Loch.